Hier ist es. Paseo Place, Haus Nummer 204. Und es ist jetzt genau 5:30. Wir sind also pünktlich zur Stelle. Seht mal, der Typ da hinten am Schwimmbecken, der hat's aber eilig. Pausieren verboten! Egal, ob ihr Zeitschriftenwerber oder Süßware verhökert, ich verbitte mir jede Belästigung meiner Mieter. Mrs. Bogle! Ich glaube, das sind die jungen Herren, deren Besuch ich erwarte. Ja, wir brauchen sie nicht mehr, Mrs. Bogle. Schon gut. Naseweise alte Schachtel. Macht euch nichts draus. Kommt mit, hier entlang. In das Zimmer, bitte. Setzt euch. Das ist nett von euch, dass ihr so schnell hergekommen seid. Wenn Sie uns nun freundlicherweise berichten wollten, warum Sie unsere Dienste nachsuchten, werden wir entscheiden, ob wir Ihnen behilflich sein können. Ihr müsst mir einfach helfen. Ich mache das nicht länger mit, was hier alles passiert. Ist das hier wirklich eure Karte? Die 3 Detektive. 3 Fragezeichen. Wir übernehmen jeden Fall. 1. Detektiv Justus Jonas, 2. Detektiv Peter Shaw, Recherchen und Archiv Bob Andrews. Ganz recht. Der Freund, von dem ich diese Karte habe, meinte, ihr Jungen hättet als Detektive besonderes Interesse für, für einigermaßen ungewöhnliche Vorfälle. Das stimmt. Die Fragezeichen, die das Unbekannte symbolisieren, sind ein Hinweis auf eben dieses Interesse. Aber ob wir ihnen tatsächlich helfen können, lässt sich erst beurteilen, wenn sie uns berichten, was sie beunruhigt. Also, bei mir spukt es. Ihr glaubt mir nicht, ich hatte das schon befürchtet. Es ist aber tatsächlich so. Jemand verschafft sich hier Zutritt, wenn ich weg bin. Ich komme wieder und finde meine Sachen nicht mehr so vor, wie ich sie zurückließ. Das hier ist ein großes Apartmenthaus. Gibt es einen Hausverwalter und könnte dieser Hausverwalter einen Zweitschlüssel haben? Die Bogle, dieses widerliche Weib, ist die Verwalterin. Aber zu dieser Wohnung hat sie keinen Schlüssel. Ich ließ mir ein Spezialschloss einbauen. Dann muss es einen Zweitschlüssel geben. Irgendjemand benutzt ihn, wenn sie nicht da sind und... Nein. Also es kommt jemand her, wenn ich weg bin. Aber das ist noch nicht das Schlimmste. Er kommt auch, wenn ich da bin. Ich habe ihn 2-mal gesehen. Und wie sieht er aus? Ja, meistens sehe ich nur ein Aufleuchten. Und das immer in meinem Arbeitszimmer. Ich sitze am Schreibtisch und plötzlich bemerke ich im Raum einen Lichtblitz. Kann ich mir mal das Arbeitszimmer ansehen? Gewiss. Hier, aus diesem Raum gibt es keinen Ausgang, außer der Tür zur Diele. Und kommt mir nicht mit einem Geheimgang. Ich wohne schon viele Jahre in dieser Wohnung und ich weiß, dass es keine Geheimgänge gibt. Wann haben Sie diese Lichtblitze zum ersten Mal bemerkt? Vor einigen Monaten. Ich wollte es zuerst gar nicht glauben. Ich dachte schon, ich hätte vor Übermüdung Halluzinationen. Aber mittlerweile ist es so oft aufgetreten, dass ich jetzt ganz sicher weiß, meine Fantasie spielt mir keinen Streich. Ich könnte mir denken, dass es da mancherlei Erklärung gibt. Dann werdet ihr meinen Fall übernehmen? Das muss ich mit meinen Freunden besprechen. Können wir Sie morgen früh anrufen? Sicher. Peter! Ja, was ist? Peter, Bob, komm schnell! Was ist denn los? Du machst dein Gesicht, als hättest du einen Geist gesehen. Da hat etwas aufgeleuchtet. Es war genau so, wie es uns Mr. Prentice vorhin beschrieben hat. Muss irgendein Reflex gewesen sein. Morgen früh hören Sie von uns, Mr. Prentice. Sehr gut. Was war das? Ich schau mal über das Balkongeländer. Da läuft eine Gestalt im dunklen Anorak mit schwarzer Schimmelz über den Hof. Jetzt ist er am Schwimmbad vorbei und nun rennt er auf die Straße. So, Freundchen, stehen bleiben und keine Bewegung. Oder es knallt. Mr. Prentice, was haben die Jungen hier verloren? Da kommt ein weiterer Mann aus dem Haus. Ja, er wird verschlafen. Ja, das ist doch der Mann, der weggelaufen ist, als wir hier hingekommen sind. Vielleicht hat er was mit den Lichtblitzen zu tun. Immerhin war er in der Nähe, als ich den Blitz sah. Mr. Prentice, Sie sind mir noch eine Antwort schuldig. Was haben die Jungen hier verloren? Das lassen Sie mal meine Sorge sein. Die Polizei sucht jemanden. Höchstwahrscheinlich irgendeinen Verbrecher, der vom Durchgang hervorgelaufen kam und dann durchs Vordertor entwischt ist. Da kommt der verschlafene Mann mit der beigefarbenen Hose. Einen Einbrecher. Sully Elmquist, Sie Besserwisser. Wie können Sie behaupten, dass die einen Einbrecher suchen? Na, wen denn sonst? Aber ich sage Ihnen doch, hier ist keiner hereingekommen. Ich war die ganze Zeit hier. Was ist denn da in der Kirche los? Kommt. Herr Pfarrer, erklären Sie es Ihnen. Ich war die ganze Zeit in der Kirche. Nur ruhig, Earl. Sie müssen eben nachforschen. Wo waren Sie denn vorhin? Oben, auf der Empore. Da könnte ein Herr der Elefanten reintrampeln und Sie würden es nicht hören. Sie sind ja stocktaub. Aber Mrs. O'Reilly, kommen Sie, wir gehen ins Pfarrhaus und Sie machen uns eine schöne Tasse Tee. Earl kann später hier abschließen. Earl ist der Messner und er hält sich für das Oberhaupt der Gemeinde. Mrs. O'Reilly führt dem Pfarrer McGovern den Haushalt. Und da kommt Charles Needland. Prentice! Im Haus meines Bruders wurde eingebrochen. Wie bitte? Ein Einbruch? Edward Needland war mein Freund und ein sehr begabter Künstler. Er starb vor 2 Wochen an Lungenentzündung. Wurde etwas gestohlen? Ich werde heute mit der Polizei eine Bestandsaufnahme machen. Mein Bruder hatte ein Haus am Lucan Court, die nächste Parallelstraße also. Was ist denn hier los? In der Nachbarschaft ist eingebrochen worden, Mr. Murphy. Die Polizei hat alles abgesucht. Ich wundere mich schon, wieso die Gegend voller Streifenwagen war. Haben Sie den Kerl erwischt? Leider nicht. Bedauerlich. Ihr Jungs, bitte ruft mich morgen an und sagt mir zu, dass ihr mir helfen werdet. Das halte ich nicht mal lange durch. Erst der Spuk, dann Edwards Tod und jetzt noch der Einbruch. Am nächsten Morgen trafen sich Bob und Peter vor dem Gebrauchtwarencenter, das Justus' Onkel gehörte. Justus hat Nerven. Früh um 6 anzurufen, ey. Für seine guten Nerven müsste den Justus inzwischen bekannt sein. Aber wenn er so früh anruft, dann bedeutet das, dass es wirklich wichtig ist. Also komm jetzt, durch das Rohr in die Zentrale. So. Wirklich eine gute Idee mit dem Rohr. Warum kommt ihr denn so spät? Was spät, hä? Naja, ich hab's mir gegönnt, mir vor dem Rüberkommen die Zähne zu putzen und was überzuziehen. Was ist denn so brandeilig, dass wir zur nachtschlafenden Zeit aufstehen müssen? Und was hast du da im Topf? Zauberpulver. Ach, grässlich, wenn du so geheimnisvoll tust. Und auch noch so früh am Morgen. Diese Kristalle sind eine metallische Legierung. Sie sind wasserlöslich. Ah, willst du uns etwa Nachhilfe in Chemie geben, oder wie? Warum nicht? Hä, was holst du da denn jetzt? Ich werde diese Paste jetzt in die Lösung geben. So. Die Paste habe ich für besondere Fälle in Reserve. Sie zieht Wasser an und das ist nicht sehr häufig. Aha. So, so müsste es richtig sein. Jetzt haben wir eine Paste mit Zauberkraft. Na und? Angenommen, wir bestreichen etwas mit dieser Paste. Sagen wir mal, die Griffe der Schreibtischschublade bei Mr. Prentice. Die Paste wird rein und weiß bleiben. Aber weiter angenommen, es kommt jemand und fasst die Griffe an, wird der Betreffende nach spätestens einer halben Stunde schwarze Flecken auf den Fingern haben, die man nicht abwaschen kann. Aha, wir sollen also den Fall übernehmen. Mr. Prentice hat mich gestern spät nachts noch angerufen. Er sagte, er könnte nicht schlafen. Er war sehr aufgeregt und hatte Angst. Du liebe Zeit, Just, der Mann ist doch ein Spinner. Was können wir denn für ihn tun? Ach gut, er leidet vielleicht unter Einbildung. Aber es kann doch auch sein, dass wir ihm Unrecht tun, wenn wir es ablehnen, Ermittlungen anzustellen. Er sagt völlig zu Recht, er könne sich mit seinem Problem nicht an die Polizei wenden. Wenn alles nur Einbildung ist, können wir vielleicht nichts für ihn tun. Aber wenn hinter der ganzen Sache jemand steckt, dann können wir ihn vielleicht dingfest machen. Es war fast 8 Uhr, als Justus, Peter und Bob vor Mr. Prentices Wohnungstür standen. Da hängt ein Zettel an der Tür. Meine jungen Freunde, ich bin in der Lucan Court, Nummer 329. Das Haus liegt gleich hinter diesem Gebäude. Kommt ums Haus herum zum Eingang, dort warte ich auf euch. Das ist das Haus, in dem eingebrochen wurde. Was macht ihr Burschen da oben? Mrs. Boogle. Ist Mr. Prentice nicht zu Hause? Anscheinend nicht. Wo könnte er denn um diese Zeit sein? Die drei Detektive antworteten Mrs. Boogle nicht und begaben sich umgehend zum Haus Nummer 329. Kommt herein. Guten Morgen, ihr drei. Vielleicht möchtet ihr noch ein weiteres Rätsel lösen. Es hat sich nämlich herausgestellt, dass ich bei dem Einbruch gestern Abend der Geschädigte war. Ach, Fenton, das war bestimmt nur Zufall. Zweifellos hat die Polizei den Einbrecher verscheucht, ehe er noch mehr mitnehmen konnte. Außer dem Karpatenhund. Mr. Prentice sagte mir, ihr hättet bei Ermittlungen einen besonderen Spürsinn. Ich finde, in diesem Fall gibt es nichts Ungewöhnliches zu ermitteln. Der Einbrecher ist durch das Küchenfenster gestiegen. Mit einem Glasschneider schnitt er ein Loch in die Scheibe, griff hindurch und öffnete den Riegel. Aber er hat den Karpatenhund mitgenommen. Die Polizei fand das nicht weiter auffällig. Sonst gibt es hier nichts Wertvolles. Mein Bruder lebte sehr bescheiden. Er lebte für seine Kunst. Was ist denn ein Karpatenhund? Ein Hund, den es vermutlich nie gegeben hat, außer in der Fantasie einiger abergläubischer Leute. Es gibt ja eine Legende, dass vor 2 Jahrhunderten ein Gebirgsdorf in den Karpaten von einem Hundedämon heimgesucht wurde. Das Gebiet kennt man auch unter dem Namen Transsilvanien. Dort soll der Vampir Dracula gelebt haben. Ja, aber der Hundedämon war kein Vampir und auch kein Werwolf. Die Leute im Dorf glaubten, er sei der Geist eines Edelmannes. Eines Mannes, der ein leidenschaftlicher Jäger gewesen und eine Meute wilder Jagdhunde gezüchtet hatte. Halb Wolfsblut, wie es hieß. Der Adlige wollte sie für die Jagd immer scharf halten und ließ sie deshalb fast verhungern. Oh. Nach der alten Sage brach eines Nachts einer der Hunde aus dem Zwinger aus und tötete ein Kind. Oh Mann, das ist ja schrecklich. Ja, eine Tragödie, wenn es tatsächlich geschah. Der Vater des Kindes forderte, die Hunde sollten getötet werden. Der Adlige weigerte sich und man sagte, er habe den Bauern ein paar Goldstücke hingeworfen, als Bezahlung für das tote Kind. Ach, das gibt's ja nicht. Der Vater war natürlich ergrimmt und in seinem Zorn hob er einen Stein auf und warf ihn nach dem anderen Mann. Der Wurf war tödlich, aber nicht sofort. Ehe der verruchte Adlige starb, verfluchte er das Dorf und alle seine Bewohner. Er schwor, er werde aus dem Jenseits zurückkehren und das Dorf heimsuchen. Und ich vermute, das tat er in Gestalt eines Hundes. Eines riesenhaften Hundes, ja. Es war ein gewaltiger, halb verhungerter Hund, der Wolfsblut an sich haben mochte. Die Hundemeute des Adligen wurde bis auf das letzte Tier getötet. Aber in dunklen Nächten strich ein hageres Untier durch die Straßen, winselnd und jaulend, und die Rippen stachen ihm unter dem Fell hervor. Die Leute hatten entsetzliche Angst. Nach und nach zogen die Leute aus dem Dorf weg. Hat Ihr Bruder den Hund gemalt? Nein, mein Bruder war kein Maler, er war Bildhauer. Er arbeitete mit Glas und Kristall, manchmal auch Kristall mit Metall kombiniert. Der Karpatenhund war ein herrliches Stück. Edward Needland hat ihn eigens für mich gemacht. Er wurde vor einem Monat fertig, aber er war noch nicht übergeben. Edward plante eine Ausstellung einiger seiner neueren Werke und dabei wollte er auch den Hund zeigen. Und nun ist der Hund weg. Also ist es die Skulptur eines Hundes aus Glas? Kristall und Gold. Vielleicht bekommen sie ihn wieder. So ein Ding lässt sich doch bestimmt schwer verkaufen, oder? War denn der Hund versichert? Ja, aber was nützt das, wenn er unersetzlich ist? Mr. Prentice verabschiedete sich von Charles Needland und ging mit den Jungen in seine Wohnung zurück. Dort holte Justus die Paste aus der Tasche. Wir werden die Knöpfe ihrer Schreibtischschubladen mit der Paste bestreichen und dann weggehen. Wenn während unserer Abwesenheit jemand hierher kommt und eine Schublade aufzieht, wird er die Hände voll schwarzer Flecken bekommen. Ein geisterhaftes Lichtphänomen hat keine Hände. Der erste Detektiv geht meines Erachtens ganz richtig und zielbewusst vor. Erst will er den, doch sicherlich realen Eindringling überführen, der in Mr. Prentice' Intimsphäre die Finger drin hat. Und dann wird er, wie wir ihn alle kennen, den Lichtblitz zu orten versuchen. Mr. Prentice, wir könnten doch wenigstens einen Versuch machen. Sie haben uns ja erzählt, dass Sie einmal nach Hause kamen und Ihren Schreibtisch durchwühlt vorgefunden hatten. Also gut, bestreich die Griffe und dann gehen wir etwas essen. Großartig, ich bin am Verhungern. Justus trug die Paste an den Griffen auf und danach verließen alle wieder die Wohnung. Auf dem Hof trafen sie auf Mrs. Boogle und Sunny Elmquist. Vor dem Kirchenportal parkte ein Krankenwagen. Was ist da los? Der Messner. Er ist verletzt. Der Pfarrer hat ihn vor kurzem oben auf der Empore gefunden. Schnell zur Kirche. Er ist tot. Ermordet. Umgebracht. Er ist nicht tot. Es war nicht das erste Mal, dass er stürzte. Und nun hat er die ganze Nacht auf der Empore gelegen. Und wer soll nun seine Arbeit machen, solange er sich im Krankenhaus ausruht? Machen Sie sich darüber keine Sorgen. Ich werde jetzt mit dem Krankenwagen mitfahren. Der Mann hat gut reden. Womöglich hat der Geisterspuk umgebracht. Geisterspuk? Umgebracht? Mrs. O'Reilly klammert sich an die Einbildung, hier gäbe es einen Geist. Sie behauptet, sie hätte den Geist des früheren Pfarrers gesehen. Er starb vor 3 Jahren. Mr. Prentice, sagen Sie, wäre es denkbar, dass dieser Spuk etwas mit den Vorkommnissen in Ihrer Wohnung zu tun hat? Ausgeschlossen. Den Geist des früheren Pfarrers würde ich wiedererkennen, sofern es ihn überhaupt gibt. Angeblich wandelt er nachts mit einer Kerze in der Hand durch die Kirche. Mr. Prentice, Ihr Haus ist ziemlich groß, aber ich habe dort wenige Leute gesehen. Einmal Mrs. Boogle und Sonny Elmquist. Ist anscheinend zu ganz unregelmäßigen Zeiten im Haus. Er arbeitet von Mitternacht bis zur Frühe im Supermarkt auf der Vermont Avenue. Sonderbarer Bursche. Heißt in Wirklichkeit nicht Sonny, sondern Cedric. Dann gibt es noch eine junge Frau, Miss Gwen Shelmers, und Mr. Murphy. Er ist Börsenmakler. Er geht immer sehr früh in sein Büro, weil die Börse in New York zeitig öffnet und unsere Ortszeit 3 Stunden von der Ostküste abweicht. Nachmittags ist er meistens zu Hause. Sein studierender Neffe Harley Johnson wohnt zurzeit bei ihm. Und dann gibt's noch Alex Hassel, den Katzenmann. Katzenmann? Ja, so nenne ich ihn. Er füttert nämlich Katzen. Jeden Abend um 5 versammeln sich alle herrenlosen Katzen der Umgebung vor seiner Tür und er füttert sie. Mrs. Boogle begegnet man hier ziemlich oft. Eine fürchterliche Klatschbase. Sie durchwühlt sogar die Mülltonnen, damit sie weiß, was wir essen. Nach dem Essen begaben sich Mr. Prentice und die 3 Detektive wieder in die Wohnung zurück. Bitte jetzt nichts anfassen. Aha, jemand hat den Schreibtisch aufgemacht. Die Paste ist verschmiert. Dürfen wir den Schreibtisch aufmachen? Selbstverständlich. Fehlt irgendwas? Es fehlt nie etwas, aber da hat sich wohl jemand die Telefonrechnung angesehen. Auf dem Türknauf sind auch Spuren der Paste. Seht mal. Also kam der Schnüffler durch die Tür. Da hat wohl jemand einen Schlüssel. Ausgeschlossen, das ist ein Spezialschloss. Es muss ein Mitbewohner sein. Der hat uns weggehen sehen. Wir sollten uns unten in den Hof setzen und Ausschau halten. Die Jungen verließen die Wohnung und gingen in den Hof hinunter. Sie setzten sich auf die Stühle am Beckenrand und warteten. Das ist ein verrücktes Schwimmbad. Auf dem Beckenboden sind willkürliche blaue und goldene Mosaikfliesen angelegt. Ganz schön exklusiv. Das Wasser ist auch beheizt. Nicht schlecht, Herr Specht. Peter, guck mal. Das muss Hessel sein. Er geht in seine Wohnung. Aber die Katze darf wohl nicht rein. Das ist Murphy. Er geht auf seine Wohnung zu. Er spricht mit seinem Neffen. Er kommt hierher. Ich weiß, ich sollte das Rauchen sein lassen. Wenigstens gibt es bei mir keine Brandlöcher. Seht, den Aschenbecher hier. Im Büro habe ich noch einen weiteren. Sollte ich eine glimmende Zigarette vergessen, fällt sie automatisch in den Aschenbecher hinein. Ach so, eine gute Erfindung. Ich gehe dann mal wieder und nehme den Aschenbecher mit. Bei Elmquist wohl zu Hause ist, die Vorhänge sind zugezogen. Halt, Mrs. Bogle, darf ich mal Ihre Hände sehen? Was? Ihre Hände, Mrs. Bogle. Mr. Prentice kommt. Sie haben schwarze Flecken an den Händen. Ja, ja, richtig. Das muss in der Küche passiert sein. Sie waren in Mr. Prentice' Wohnung. Sie haben seinen Schreibtisch geöffnet und seine Briefe durchstöbert. Sie können reiben, so viel Sie wollen. Die Flecken gehen nicht weg. Ich hätte gern ein paar Worte mit Ihnen gesprochen, Mrs. Bogle. Es muss auch nicht gleich jeder im Haus erfahren. Das machen wir beide unter uns aus. Die Bugel wird sich jetzt wohl einiges anhören müssen. Verdientermaßen. Da kommt Sonny Elmquist. Guten Morgen. Mr. Prentice sagte mir, dass sie im Supermarkt arbeiten, der nachts geöffnet ist. Ja, von Mitternacht bis morgens früh. Manchmal ist das eine Schinderei. Aber der Lohn ist höher, wenn man diese Schicht übernimmt. Und wenn es nichts zu tun gibt, kann ich lernen. Besuchen Sie eine Schule? Nein, das ist für mich längst vorbei. Mein alter Herr wollte, dass ich studiere und Zahnarzt werde wie er selber. Danke, nichts für mich. Wozu denn? All das ist doch nur Illusion. Illusion? Genau. Alles ist eine Illusion. Die ganze Welt. Wir sind alle wie eine Herde schlafender Tiere, die einen bösen Traum haben. Aber ich werde bald aufwachen. Was lernen Sie denn? Meditation. Der Weg zur Endstufe des Bewusstseins. Zurzeit spare ich. Ich möchte nach Indien reisen und mir einen Guru suchen. Dort gibt es die besten Lehrer. Ich will lernen, wie man ohne Bedürfnisse leben kann. Das ist doch das einzig Richtige. Naja, ich meine, wenn Sie gar nichts mehr brauchen, also wenn Sie alles haben, was Sie brauchen... Nein, nein. Mit Bedürfnissen fängt doch das ganze Elend an. Nehmt den alten Prentice. Der sorgt sich nur um seine Besitztümer. Seine Kunstsammlung. In seinem nächsten Leben wird er wahrscheinlich eine Ratte sein. Na hören Sie mal, er ist ein feiner alter Mann. Er sorgt sich eben nur um seine Besitztümer und will immer noch mehr. Er wird nie begreifen, dass er nur Einbildungen nachjagt. Wisst ihr, dass er ein Mandala besitzt und nicht einmal ahnt, wozu man es benutzt? So? Ja, er hängt es einfach an die Decke wie ein Bild. Was ist denn ein Mandala? Ich hätte gerne eins. Es ist eine Art symbolischer Darstellung des Kosmos. Wenn man davon meditiert, treten alle Täuschungen des Lebens in den Hintergrund. Und man wird eins mit dem Universum. Hier habe ich eine Abbildung von einem Mandala. In diesem kleinen Büchlein. Moment. Es sind sich überschneidende Dreiecke, die von einem Kreis umschlossen sind. Und darum ist dann nochmal ein Quadrat. So etwas habe ich in Mr. Prentice's Wohnung nicht gesehen. Verständlich, wenn es an der Decke hängt. Sein Mandala ist noch feiner ausgeführt als das hier. Er stammt aus Tibet. Und darauf sind einige der alten Gottheiten abgebildet, die man dort verehrt. Eines Tages werde ich mein eigenes Mandala haben. Von einem Guru für mich gestaltet. Zurzeit benutze ich einfach den Fernseher. Was? Fernseher? Er hilft mir beim sich versenken. Allerdings stelle ich den Ton nicht an. Ich starre auf eine Stelle in der Mitte des Bildschirms und bald schon bin ich meilenweit weg von allem. Ich bin gar nicht mehr da. Dann sind Sie eingeschlafen. Das ist das Problem beim Meditieren. Manchmal kommt ein solcher Friede über mich, dass ich wirklich einschlafe und träume. Nur... Da ist Mr. Prentice wieder. Tut mir leid, Mr. Elmquist, aber wir müssen jetzt gehen. Jungen gingen zu Mr. Prentice hinüber. Als sie bei ihm in der Wohnung waren, setzte sich der alte Herr in einen niedrigen Sessel. Mrs. Bogle hatte also doch einen Schlüssel zu dieser Wohnung hier? Ja, tatsächlich, ihr hattet recht. Als ihr gleich zu Anfang meintet, es müsse einen zweiten Schlüssel geben. Ja, wie zur Hölle ist Mrs. Bogle denn zu dem Schlüssel gekommen? Ganz einfach. Als ich vor 2 Monaten in Europa war, ließ sie einen Mann vom Schlüsseldienst kommen, den sie ja öfter in Anspruch nehmen muss. Er fragte nicht lange nach einer Vollmacht. Sie sagte ihm, sie hätte den Schlüssel zu dem Türschloss hier verloren und sie müsste in die Wohnung und die Leitung nach einem Rohrbruch absuchen. Er schraubte das Schloss ab und fertigte einen Schlüssel für sie an. Und dann setzte er das Schloss wieder ein. Eine eigenartige Frau. Den Schlüssel habe ich ihr natürlich abgenommen. Und euch dreien bin ich wirklich dankbar. Es erleichtert mich nämlich sehr, jetzt zu wissen, dass Mrs. Bogle hier der Eindringling war. Ich meine, dass ein normales menschliches Wesen hier ein- und ausging. Es ist geradezu lächerlich. Die Vorstellung, dass jemand meine Wohnung heimsucht, hatte mich so aufgebracht, dass ich wohl ein bisschen verrückt gespielt habe. Mrs. O'Reillys Geistergeschichten haben vermutlich auf mich abgefärbt. Haben Sie ein Mandala? Ja, aber woher wisst ihr davon? Möchtet ihr es sehen? Gerne, Sir. Und dann kommt. Hier hängt es an der Decke. War Sonny Elmquist jemals in dieser Wohnung? Nein, nie. Haben Sie das Mandala einmal zu irgendeiner Arbeit außer Haus gegeben? Nein, es hängt seit mehr als 10 Jahren hier. Wie kann denn Sonny Elmquist wissen, dass Sie ein Mandala besitzen? Das weiß er. Ja, eben. Vielleicht haben die Zeitungen mal erwähnt, dass sich in meiner Sammlung ein Mandala befindet. Rufen Sie uns an, wenn Sie wieder Probleme haben. Das tue ich bestimmt. Den Fall haben wir ja in Rekordzeit gelöst. Ich glaube nicht, dass wir hier schon fertig sind. Um 6 Uhr am Abend klingelte dann in der Zentrale das Telefon. Ja, hier ist es Jonas von den 3 Detektiven. Hier Fenton Prentice. Justus, du wirst es mir nicht glauben, aber in meiner Wohnung spukt es immer noch. Sollen wir heute Abend noch einmal in die Stadt kommen? Ja, bitte. Es wäre mir sogar angenehm, wenn du mit deinen Freunden bei mir übernachten könntest. Wir kommen zu ihnen, sobald wir können. Eine Stunde später trafen die 3 Detektive wieder in der Wohnung von Mr. Prentice ein. Dem Himmel sei Dank, dass ihr da seid. Ich bin mit den Nerven völlig fertig. Dürfen wir uns bei Ihnen umsehen? Sicher. Was wissen Sie genaues über Elmquist? Sehr wenig. Er wohnt erst seit etwa 6 Monaten hier. Haben Sie jemals in Ihrer Wohnung etwas von dem Spuk bemerkt, ehe Elmquist hier einzog? Nein, diese Erfahrung ist für mich verhältnismäßig neu. Elmquist interessiert sich für Ihren Mandala. Sind Sie sicher, dass Sie ihm nie davon erzählt haben? Ganz sicher. Der Spuk tauchte nicht mehr auf. Die 3 Detektive beschlossen, Nachtwache zu halten. Just, ich will dir was im Arbeitszimmer zeigen. Sieh mal aus dem Fenster, das Licht in der Kirche. Könnte der Pfarrer sein. Vielleicht schaut er nach, ob abgeschlossen ist, aber... Andererseits... Na was denn? Ich werde mal nachsehen. Ich komme mit. Nein, du beziehst Posten an der Tür. Ich bin gleich wieder da. Da ist die Kirche. Nicht verriegelt. Steht eine schwarze Gestalt am Altar mit einer Kerze in der Hand. Na, könnte ein Geistlicher sein. Entschuldigen Sie, Herr Pfarrer. Ich sah von draußen Licht und wollte nachsehen, ob alles in Ordnung ist. Herr Pfarrer? Die Kerze ist aus. Wer ist da? Jemand hat mich angerempelt. Jemand hat mich eingesperrt. Wo ist denn hier der Lichtschalter? Hier. Jetzt ist an der Zeit, Alarm zu schlagen. Hilfe! Ich bin hier eingesperrt. Hilfe! Gehen Sie bloß nicht da rein, Herr Pfarrer. Aber Mrs. O'Reilly, die Polizei wird ja jeden Augenblick hier sein. Ich bin's, Justus Jonas. Jemand hat mich hier eingesperrt. Justus Jonas? Na? Ich sah Licht in der Kirche und wollte nachforschen. Als ich reinkam, sah ich einen Pfarrer. Dann rempelte mich jemand an und sperrte mich hier ein. Du bist hergekommen, um nachzuforschen? Die Kirche ist seit 6 Uhr abgeschlossen. Du kannst hier keinen Pfarrer gesehen haben. Oh doch, das wissen Sie genau. Ach, da kommen Peter und Mr. Prentice. Der junge Mann ist mein Gast und das ist Peter Shaw. Es war wirklich Licht in der Kirche. Es stimmt, was Justus sagt. Und es war auch jemand hier drin. Unsinn. Und für dich, Junge, kann ich nur hoffen, dass nichts fehlt. Doch, es fehlt etwas. Etwas, das noch gestern in der Kirche war. Dort drüben war eine Statue. Sie trug einen grünen Umhang und eine spitz zulaufende Mütze. Sie hielt einen Stab. Er hat recht. In dieser Kirche war nie eine solche Statue. Gestern waren aber eine solche Mütze und ein Stab in der Kirche. Wir hatten eine Aufführung für Weihnachten. Aha, so ging das also aus mit dem Einbrecher. Gestern Abend wimmelte es hier in der Gegend nur von Polizisten. Und alle suchten einen Mann, der in ein Haus in der Parallelstraße eingebrochen hatte. Dieser Mann versteckte sich in der Kirche, indem er sich als Statue verkleidete. Vielleicht wurde der Messner von diesem Mann niedergeschlagen. Und diesen Pfarrer, den ich vorhin hier drin gesehen habe, wer besitzt eigentlich einen Schlüssel zu dieser Kirche? Ich natürlich. Und Mrs. O'Reilly, der Vikar und natürlich Earl. Ein Schlüsselbund ist bei seinen Sachen im Krankenhaus. Im Pfarrhaus ist auch noch ein Ersatzschlüssel. Tatsächlich? Ich werde nachsehen. Sie sind weg! Eigentlich waren 2 Eindringlinge in der Kirche. Der Pfarrer konnte so schnell nicht bei mir gewesen sein, um mich anzurempeln. Es war also noch jemand hier drin. Die 3 Fragezeichen verbrachten den Rest der Nacht mit Wache schieben und saßen nun beim Frühstück. Ich bin aufgeschmissen. Mr. Prentice, sehen Sie die Spukerscheinungen immer zu einer bestimmten Zeit? Ich habe sie einmal am frühen Abend gesehen. Gewöhnlich abends. Wenn Sie nichts dagegen haben, würden wir jetzt gehen und später wiederkommen. Sie brauchen sich nicht zu ängstigen. Vor unserer Rückkehr taucht höchstwahrscheinlich nichts Beunruhigendes mehr auf. Nachdem die Jungen mit Frühstücken fertig waren, verabschiedeten sie sich. Als sie die Treppe zum Hof hinuntergingen, sprang Sonny Elmquist von einem Stuhl am Beckenrand auf. Hallo? Ich höre da, du hättest den Pfarrersgeist gesehen. Für solche Dinge interessiere ich mich. Du hättest mir gestern bereits berichten können. Sie waren doch bei der Arbeit, oder nicht? Gestern Nacht hatte ich frei. Woher wissen Sie, dass Justus diesen Geist gesehen hat? Höchst einfach. Mrs. O'Reilly erzählte es Mrs. Bogle. Diese Hassel und Hassel erzählte es mir. Also, hast du ihn nun gesehen? Ja, ich sah irgendjemand. Gegen 9:30 waren die 3 Fragezeichen wieder in Rocky Beach in der Zentrale angekommen. Jetzt haben wir 3 rätselhafte Vorfälle aufzuklären. Erstens, der Spuk bei Mr. Prentice. Wer ist das und wie kommt er in die Wohnung? Dann der Einbrecher, der den Karpatenhund gestohlen hat. Wer ist er und warum hat er in der Kirche Zuflucht gesucht? Und schließlich der Pfarrersgeist. Wer ist das und was hat er gegebenenfalls mit den beiden anderen zu tun? Gehen wir mal alles der Reihe nach durch. Also, zumindest wissen wir ja, dass es nicht Miss Boogle ist. Ich meine, sie ist zwar eine ziemlich eigenartige Person, aber die ging ja mit einem Schlüssel in die Wohnung, ja. Und dieser Elmquist konnte das Mandala ziemlich genau beschreiben. Elmquist ist unser Hauptverdächtiger, was den Spuk angeht. Ja, würde ich auch sagen. Kommen wir zu dem Einbrecher. Die Beweisaufnahme deutet darauf hin, dass es jemand aus Mr. Prentice' Nachbarschaft ist. Möglicherweise aus demselben Gebäude, weil er wusste, wo der Kirchenschlüssel zu holen war. Den Karpatenhund hat er in der Kirche versteckt und gestern kam er zurück, um ihn zu holen. Da kam er dann als Pfarrergeist zurück? Nein, das glaube ich nicht. Dann hatte er die Skulptur geholt und war sofort wieder verschwunden. Doch der Pfarrer stand am Altar. Er muss derjenige gewesen sein, der mich anrempelte und dann die Tür zuschloss. Ja, aber wer war denn dann der Pfarrersgeist? Hier kommen wir nicht weiter, aber Sonny Elmquist sollten wir im Auge behalten. Und ich habe schon eine Idee, wie wir das anstellen. Ja, Justus Jonas? Hier, Fenton Prentice. Ich bin soeben angerufen worden. Und zwar von der Person, die jetzt im Besitz des Karpatenhundes ist. Er bietet ihn mir an für $10,000. Wie bitte? Es gefällt mir gar nicht, mit einem Verbrecher Geschäfte zu machen, aber ich brauche den Hund dringend. Wenn ich ihn jetzt nicht wiederbekomme, ist er vielleicht für alle Zeit verloren. Ich werde das Lösegeld bezahlen. Haben Sie schon die Polizei verständigt? Das habe ich nicht vor. Ich will auf keinen Fall das Risiko eingehen, den Einbrecher zu verunsichern. Dann bekomme ich den Hund am Ende doch nicht wieder. Sie haben es hier mit einem Gewaltverbrecher zu tun. Vergessen Sie nicht, was er mit Earl gemacht hat. Das ist es ja eben. Der Dieb bekam es mit der Angst und das schlug er zu. Ich will ihm keinen Grund geben, von mir etwas zu befürchten. Und wann kommt ihr nun wieder her? Ist wieder etwas aufgetaucht? Nein, aber die bloße Vorstellung, es könne einer kommen, ist furchtbar. Wir kommen zu Ihnen, ehe es dunkel wird. Gut, ich erwarte euch. Jetzt müssen wir ihn auch noch vor dem Einbrecher beschützen. Und was ist mit deiner Idee, wie wir Elmquist beschatten können? Das erkläre ich euch später. Ich habe die Sache noch nicht fertig ausgearbeitet. Am Abend betraten die Jungen das Gebäude, in dem Mr. Prentices Wohnung lag. Justus trug eine schwere Kiste. Jetzt sag doch endlich, was in der Kiste ist. Eine neue Erfindung oder was? Eine Fernsehkamera mit Monitor. Stammt aus einem Kaufhaus. Ah ja, das haben sie ja jetzt überall. Die Hausdetektive überführen damit die Ladendiebe. Woher hast du das Ding? Das Geschäft, in dem die Anlage eingebaut war, ist ausgebrannt. Die Kameras und Monitore wurden dabei beschädigt. Onkel Titus erstand den ganzen Kram sehr billig und ich habe es wieder repariert. Ach so. Also, damit werden wir dann Sonny Elmquist beschatten, oder wie? Genau. Aha, klasse. Da Mr. Prentice kein Fenster zum Balkon hat, können wir nur mit Hilfe von diesem Gerät den Hof unbeobachtet überblicken. Wir sitzen drin und können alles auf dem Monitor sehen und die Kamera platzieren wir auf dem Balkon hinter einer Topfpflanze. Großartig, unser Privatfernsehen. Schon wieder da? Was ist da in der Kiste? Ein Fernsehapparat, ein Weihnachtsgeschenk für Mr. Prentice. Da ist auch Murphy, er hat uns gesehen. Ihr wollt wohl über Nacht bei Prentice bleiben? Ja, voraussichtlich. Gut, der alte Mann muss sich einsam fühlen. Mein Neffe besucht Freunde und schon fehlt er mir. Kommt, Kollegen, wir gehen zu Mr. Prentice. Mr. Prentice war von der Fernsehüberwachungskamera hell begeistert. Kurz bevor die Lampen im Hof sich einschalteten, installierte Justus die Anlage. Peter schaute enttäuscht auf den Monitor. Hey, Just, da sieht man ja gar nichts. Wart nur ab, bis die Lampen im Hof angehen. Jetzt sehe ich was. Du hattest recht, Justus, ein gestochen scharfes Bild. Ja, da kommt Elmquist aus der Wohnung. Jetzt verschwindet er auf dem Fußweg. Seht mal, da. Er kommt mit einem Beutel wieder zurück. ist wohl Wäsche oder so. Jetzt ist er wieder in seiner Wohnung. Da sehe ich eine füllige junge Blondine. Das ist Michelle, Mas. Bestimmt geht sie wieder schwimmen wegen ihrer Figur. Sie geht täglich schwimmen. Da kommt auch Miss Bugel. Sie hat ein Paket dabei. Anscheinend wurde heute für Michelle Mas etwas abgegeben. Mrs. Bugel nimmt für die Mieter immer die Pakete entgegen, wenn der Empfänger nicht zu Hause ist. Mrs. Chalmers öffnet das Paket. Jetzt kommt Hasse noch dazu. Es sind Pralinen in der Schachtel. Natürlich probiert die Dame sofort. Sie müsste bei Weitem nicht so viel schwimmen, wenn sie Süßigkeiten besser widerstehen könnte. Was ist nun los? Die Schachtel fällt zu Boden. Seht, Mrs. Chalmers taumelt und stört. Kommt mit. Schnell einen Krankenwagen. In den Pralinen ist etwas, das da nicht reingehört. Ich glaube, die Frau ist vergiftet worden. Ich fahre sie selber ins Krankenhaus. Ich fahre mit. Nehmen Sie die Pralinen auch mit, damit man sie untersuchen kann. Die arme Michelle Mas. Wer in aller Welt sollte sie vergiften wollen? Wir wissen es ja noch gar nicht sicher. Die Pralinen rochen nur so sonderbar. Zwei Stunden später hatten Mr. Prentice und die drei Fragezeichen Gewissheit. Mr. Murphy und Mrs. Bugel kamen gerade aus dem Krankenhaus zurück. Unerhört, mich so zu beleidigen. Die Polizei stellte ganz brutale Fragen. Zum Beispiel, wie lange ich schon diese Pralinen in Verwahrung hatte. So eine Frechheit. Sie wollten nur ermitteln, was los war. Ich würde doch nie im Leben jemanden vergiften. Was war denn nun? Es war tatsächlich ein Giftstoff in den Pralinen. Miss Chalmers bekam den Magen ausgepumpt. Wie waren die Pralinen denn angekommen? Mit der Post, ganz normal. Alles hat immerhin auch sein Gutes. Gwen Chalmers ist die Einzige, die bei solchem Wetter noch schwimmen geht. Jetzt kann ich endlich das Becken reinigen lassen. Mr. Prentice und die drei Detektive gingen wieder in die Wohnung zurück. Wer würde versuchen, Miss Chalmers zu vergiften? Jemand, der sie oder ihre Lebensgewohnheiten kannte. Jemand, der wusste, dass sie gleich beim Öffnen der Pralinenschachteln davon naschen würde. Aber die eigentliche Frage ist, warum wollte sie jemanden vergiften? Es muss für diese ganzen Vorfälle einen Zusammenhang geben. Wieder beobachteten die drei Fragezeichen den Monitor. Die nächsten Stunden tat sich jedoch nichts. Da! Sonny Elmquist steht am Beckenrand und schaut ins Wasser. Da kommt auch Mr. Murphy aus seiner Wohnung. Er raucht eine Zigarette und hält seinen Aschenbecher in der Hand. Murphy stellt den Aschenbecher auf den Tisch und geht zum Ausgang. Murphy fährt weg und er scheint es brandeilig zu haben. Elmquist ist wieder in seiner Wohnung und hat die Vorhänge zugezogen. Verflixt, jetzt sehen wir nicht mehr, was er treibt. Er muss um Mitternacht im Supermarkt sein. Die Lampen im Hof sind ausgegangen. Ja, jetzt sehen wir gar nichts mehr. Ja, super. Ich gehe raus auf den Balkon und halte Ausschau. Ich stelle mich hinter die Pflanze, da sieht mich schon keiner. Klopfe, wenn du was siehst, dann kommen wir raus. Schön. Müsste nicht Elmquist bald zur Arbeit gehen? Da ist Murphy. Er holt den Aschenbecher und geht in seine Wohnung. Och, Elmquist ist ja auch gerade rausgekommen. Ich werde mal nach unten gehen. Was ist da unter meinem Fuß? Ah! Du! Du brutaler Kerl! Komm, meine Katze. Ich hole dich aus dem Wasser raus. Mr. Prentice? Ach komm, gib's ihm. Sie müssen schon dafür sorgen, dass diese lausen Bengel sich nachts nicht hier rumtreiben. Ich konnte nicht schlafen. Was ist denn nun schon wieder? Ja, wie dieser unverschämte Bursche hat meine Katze getreten. Dich möchte ich nicht noch einmal hier vorfinden. Ja, Madame. Bis zum Morgen wechselten sich Bob und Justus bei der Wache auf dem Balkon ab. Erst um 4 Uhr rührte sich etwas im Hof. Mrs. Bugel geht weg? Nichts Besonderes. Um diese Zeit fährt sie immer donnerstags einkaufen. Wahrscheinlich damit ihr nichts entgeht. Um 4 Uhr kann sie sicher sein, dass sich hier nicht viel tut. Na, ich sehe mal eben aus dem Fenster zur Straße. Mrs. Bugel, sie ist an einen Hydranten gefahren. Qualm steigt aus der Motorhaube. Wir müssen sie da rausholen, ehe sie ersäuft. Schnell! Schneller! Mrs. Bugel! Komm, Jus, da kommt die Feuerwehr. Jemand hat auf mich geschossen. Wie haben Sie das mit dem Hydranten gemacht? An der Ecke dort drüben ist ein Haupthahn. Wir bringen Mrs. Bugel besser ins Haus. Da kommt ein Polizist! Wer hat den Feuermelder eingeschlagen? Man hörte einen Schuss oder eine Explosion. Keine Einschüsse im Wagen. Eine schwarze Rauchwolke. Wie? Die schwarze Rauchwolke unter der Motorhaube. In der Motorhaube liegen Papierfetzen und angesenkte Watte. Die Zündkabel sind verschmort und der Keilriemen gerissen. Kein Schuss. Unter der Haube war eine Art Bombe angebracht. Nach den nächtlichen Strapazen fielen Mr. Prentice und die drei Fragezeichen in tiefen Schlaf. Spät am Vormittag servierte Prentice den Jungen Frühstück. Justus schaltete den Fernsehmonitor wieder ein. Das Haus war ganz ruhig. Ich muss zur Bank. Bis morgen brauche ich ja $10,000. Es wäre mir sehr angenehm, wenn einer von euch mich begleiten könnte. Aber sicher, Mr. Prentice. Nur meine ich, Sie sollten die Polizei von Ihrem Vorhaben unterrichten. Nein, der Karpatenhund ist zu kostbar, um das Risiko eines Verlustes einzugehen. Mrs. Bugel wurde gerade von einem Taxi abgeholt. Sie hat eine Schwester in Santa Monica. Zu ihr geht sie, wenn sie krank ist oder sonst Sorgen hat. Feuer! Hilfe! Feuer! Es brennt bei Mr. Murphy! Schnell hin! Mr. Elmquist! Er hat das Fenster eingeschlagen! Um Himmels Willen, ich rufe die Feuerwehr. Mr. Murphy! Da hängt ein Feuerlöscher. Da liegt Mr. Murphy. Wir müssen ihn rausschaffen. Ziehen! Ich nehme ihn an den Füßen. Oh, schneller! Du liebe Güte, ist er... Er lebt. Die Feuerwehr kommt. Und der Krankenwagen. Schon gut. Dieser Mann hat eine Rauchvergiftung. Mehr nicht. Nochmal Glück gehabt. Wir bringen sie jetzt ins Krankenhaus. George, bring die Trage. Sollte nicht lieber jemand mitfahren? Oh, ich lasse meine Neffen kommen. Es ist einfach immer die gleiche Geschichte. Beim Rauchen ist jemand eingeschlafen, die Zigarette fällt ihm aufs Sofa. Sie glimmt dort weiter und dann brennt es plötzlich. Als nächstes fangen die Vorhänge Feuer um. Ein Glück, dass ich es gesehen habe. Ich gehe da mal jetzt. Mr. Murphy ging mit einer Zigarette schlafen? Das tun leider sehr viele. Aber er hatte doch diesen Spezialaschenbecher, in den die Zigaretten zurückfallen, wenn man sie vergisst. Den hatte er zwar, aber wenn sich einer schon halb im Schlaf eine Zigarette ansteckt, dann kann alles Mögliche passieren. Durch den Qualm in der Wohnung wird er wohl die Orientierung verloren haben und fand schließlich nicht mehr zur Tür. Wohin bringt der Krankenwagen, Mr. Murphy? Er wird jetzt in die Notaufnahme beim Zentralkrankenhaus gebracht. Dort ist die Unfallstation für diesen Bezirk. Dort ist auch Miss Schelmers. Ja, und ich werde vorübergehend ins Hotel Romana ziehen, bis hier wieder Vernunft eingekehrt ist. Guten Tag. Mr. Prentice, der ganze Wirbel hier lässt darauf schließen, dass der Karpatenhund hier irgendwo in der Nähe ist. Nach und nach werden nämlich die Mitbewohner hier aus dem Weg geräumt. Jedoch dürfte der Hund in keiner Wohnung versteckt sein. Da würde ihn niemand verstecken. Mrs. Bugel könnte das herausbekommen. Du meinst, das Feuer ist nicht unbedingt zufällig ausgebrochen? Durchaus möglich. Verdächtigst du etwa Sunny Elmquist als Brandstifter? Er war ja auffallend schnell als Retter zur Stelle, ja? Wie willst du das beweisen? Also zunächst einmal, Peter, werde ich mit Dr. Barrister reden. Vielleicht ist Elmquist auch nicht der Brandstifter, aber auf mysteriöse Weise in einer fremden Wohnung herumzuspionieren, das traue ich ihm glatt zu. Dr. Barrister hat dafür möglicherweise eine Erklärung. Na, ich halte mich mal lieber an Tatsachen. Ich werde Elmquist noch beschatten, wenn er zur Arbeit geht. Und ich werde ein paar Krankenbesuche machen. Ich brauche noch Informationen von Miss Chalmers und Mr. Murphy. Na, aber ich wollte doch mit euch Jungen zur Bank gehen. Ich will nicht das ganze Lösegeld in bar allein mit mir rumtragen. Nein, und Sie sollten nicht alleine hier bleiben. Ob Ihnen jemand Gesellschaft leisten könnte? Doch, natürlich. Charles Needland. Zwanzig Minuten später war Bob im Büro des Dozenten an der Universität Ruxton. Was ist es denn diesmal? Was für einem mystischen Geheimnis sind die drei Detektive denn heute auf der Spur? Bob erklärte die Sache mit den Lichtblitzen, die in Prentices Wohnung auftraten. Das gehört eigentlich nicht in mein Fach. Was du da schilderst, scheint ein echtes physikalisches oder psychisches Phänomen zu sein. Ich habe da eine Kollegin, die in dieser Beziehung sehr aufgeschlossen ist. Ja, ich wusste ja, dass sie uns wieder helfen. Sehr nett. Aber mit Vergnügen. Komm nur mit. Ich bring dich zur Professor Nora Arbeiter. Sie leitet unser Institut für angewandte Neurologie und Psychiatrie. Hier an der Uni glaubt die eine Hälfte der Leute, sie sei verrückt, und die andere hat Angst, sie könnte ihre Gedanken lesen. Ich denke, die Bekanntschaft wird dich interessieren. Was es nicht alles gibt. Dieser Brief kommt von einem Mann in Dubuque, der behauptet, bei ihm spuke der Geist seiner Schwester. Dabei hat er gar keine Schwester. Ja, Sie bekommen bei weitem die spannendste Post hier, Nora. Das ist Bob Andrews. Er gehört zu einem Team von Privatdetektiven und er hat da eine Sache, die Sie interessieren dürfte. Hallo! Bob, erzähle Professor Arbeiter von eurem neuesten Fall. Wieder berichtete Bob von den Ereignissen in Mr. Prentices Wohnung. Diesmal erwähnte er auch den Geist des Pfarrers. Aha. Sagen Sie, wissen Sie etwas von diesem spukenden Pfarrer? Der jetzige Pfarrer hat mich in dieser Sache vor einiger Zeit angerufen. Ich werde oft darum gebeten, solche Vorfälle zu untersuchen. Pfarrer McGovern hat den Geist nie selbst gesehen, aber dafür seine Haushälterin. Die Beschreibung, hager und weißhaarig, passt zum früheren Pfarrer. Niemand außer Mrs. O'Reilly hatte ihn je gesehen und deshalb halte ich ihn für eine Einbildung. Eure rätselhafte Erscheinung in dieser Wohnung ist hingegen wieder etwas anderes. Du sagtest ja, sie sei in der Wohnung erschienen, während ihr annehmen musstet, dass sich alle schlafend in ihren Wohnungen befinden. Ja, das stimmt. Wunderbar. Er ist ein Somnambuler. Ach so, ein Schlafwandler. Wie macht dieser Elmquist das nur? Ein Somnambuler führt im Schlaf Handlungen aus, aber hinterher erinnert er sich nicht mehr daran. Er hat die Augen offen, ist ansprechbar, kann reden, kann auch komplizierte Bewegungsfolgen ausführen. Es handelt sich um einen Zustand nicht völliger Wachheit, eine Bewusstseinsstörung. Man könnte es auch als ein Stadium der Hypnose bezeichnen. Oder wie der Volksmund es nennt, mondsüchtig. Obwohl es mit dem Mond in keinem Zusammenhang steht. Aha. Das gibt's ja nicht. Im vorigen Jahr war eine Hausfrau aus Montrose bei uns. Sie wurde offenbar von ihrem Mann gezwungen, posthypnotische Befehle auszuführen. Wollen Sie damit sagen, Nora, dass sie Dinge tat, zu denen sie normalerweise nicht in der Lage gewesen wäre? Nein, das nicht. Die in Trancezustand ausgeführten Handlungen stimmen in der Regel mit den Verhaltensnormen des Betreffenden überein. Kein Mensch kann mittels Hypnose veranlasst werden, einem anderen Schaden zuzufügen, sofern er dazu nicht ohnehin geneigt und fähig wäre. Der Ehemann jener Frau wollte sich von ihr trennen. Einmal hypnotisierte er sie vor dem Einschlafen und trug ihr auf, eine Stunde später zu erwachen und in einem Sommerkleid zur Winterparty zu gehen. Der Mann wartete auf der Party auf seine Frau und schließlich traf sie in einem leichten Sommerkleid ein. Der Mann ging dann mit seiner angeblich geistig verwirrten Frau wieder nach Hause. All das erklärt aber wenig im Zusammenhang mit Elmquist. Nun, es könnte erklären, woher der Schlafwandler im Haus deines Auftraggebers weiß, dass dieser Mann ein Mandala besitzt. Haben Sie dazu auch noch einschlägige Erfahrungen? Ja, hier in der Akte habe ich einen weiteren Fall. Ein Mann, der in Orange wohnt. Er hatte sich einen Nachschlüssel zum Haus seines Bruders besorgt, weil er wichtige Dokumente an sich bringen wollte. Der Bruder bekam Wind davon und schaltete seine Alarmanlage ein. Eines Nachts wurde der andere Mann als Einbrecher gestellt. Seine Aussagen machten zwar glaubhaft, dass er die Tat in somnambulen Zustand begangen hatte, aber der Besitz des Schlüssels reichte aus, um ihn vor Gericht zu bringen. Komplizierter Fall für die Rechtsprechung. Ja, es ist verblüffend und beängstigend. Wie können wir sicher sein, dass Elmquist ein solcher Schlafwandler ist? Na, das könnt ihr eben nicht. Er könnte zu einigen Experimenten herkommen, dann ließe sich das vielleicht nachweisen. Verstehe. Aber was ist denn nun mit dem Pfarrer, der als Geist umgeht? Es ist mir bisher nicht gelungen, einen Beweis dafür aufzutreiben. Ich selbst habe auch noch nie einen Geist gesehen und bin ihn seit vielen Jahren auf der Spur. Justus erfuhr, dass Mr. Murphy in die Belvedere-Klinik verlegt worden war. Er entschloss sich, erst Miss Chalmers im Zentralkrankenhaus zu besuchen. Hallo, du bist doch einer der jungen Freunde von Mr. Prentice. Ja, wie geht es Ihnen? Nicht schlecht, wenn man bedenkt, dass mich jemand umbringen wollte. Was war das denn für ein Gift? Wissen Sie das? Irgendeine Chemikalie, nichts Besonderes. Es war nichts wie Arsen oder Strychnin oder dergleichen. Na, da hatten Sie Glück. Ja, mir wurde nur übel davon. Die Herkunft des Giftes sei nicht festzustellen, sagen die Ärzte. Ist die Pflanze dort ein Geschenk? Ich rief heute im Büro an und kurz darauf kam schon die Pflanze. Sie kommen mit den Leuten wohl gut aus. Du fragst wie die Polizei. Die waren den halben Vormittag hier. Mr. Prentice wird sich freuen, dass es Ihnen besser geht. Wie ich von Mrs. Boogle weiß, will er sich einen Hund anschaffen. Einen Karpatenhund. Ein Taxi brachte Justus in die Belvedere-Klinik, die gerade mal 2 Straßen von Paseo Place entfernt war. Nun stand er in Mr. Murphys Zimmer. Harley Johnson saß am Fußende des Bettes. Falls du vorhast, mir auch gute Ratschläge zu verpassen, dann lass es bitte sein. Harley hat mich schon damit eingedeckt. Ich sagte immer schon, das Rauchen wird eines Tages dein Tod sein. Ich war müde, sonst nichts. Sie sind auf dem Sofa eingeschlafen und die Zigarette ist Ihnen runtergefallen? Vermutlich ja, ich habe keine andere Erklärung. Als ich wieder zu mir kam, war das Zimmer voller Rauch. Ich suchte noch die Tür und dann weiß ich nichts mehr. Und du hast mich rausgeholt? Wir alle zusammen. Wussten Sie etwas von dem Hund, den Mr. Prentice sich anschaffen wollte? Hund? Nein, das soll wohl ein Witz sein. Der Arzt hat die Ruhe verordnet. Ich werde in deiner Wohnung wieder alles in Ordnung bringen. Du bist ein guter Junge. Wir sollten ihn jetzt schlafen lassen. Er war die letzte Zeit sehr nervös und hatte schlecht geschlafen. Jetzt kann er sich erst einmal ausruhen. Die Rauchvergiftung war nicht schlimm. Er soll aber trotzdem noch ein paar Tage hier bleiben. Das wird ihm sicher gut tun. Als Justus bei Mr. Prentice klingelte, öffnete ihm Charles Needland. Komm herein, dein Freund Bob ist gerade aus Ruxton zurückgekommen und er wird gleich mit seinen Neuigkeiten herausplatzen. Hallo, und wie geht es Miss Chalmers? Sie ist bald wieder ganz auf der Höhe. Sehr erfreulich. Und Mr. Murphy? Bei ihm waren die Folgen nicht so schlimm. Haben Sie das Lösegeld bekommen? Hier ist es, in der braunen Einkaufstüte. Selten war ich derart aufgeregt. Sehr gute Idee. Die Tüte macht gar nichts von sich her. Sie ist praktisch unsichtbar. Also, der Geschäftsführer am Supermarkt mag keine Jungen, die in illustrierten Blättern noch nichts kaufen. Er hat mich rausgeschmissen. Und was hast du rausbekommen, Bob? Ja, ich habe eine ganze Menge herausgefunden. Nämlich, dass Elmkiss vermutlich ein Schlafwandler ist. Hier, wirf mal einen Blick auf meine Notizen. Das heißt also, dass Elmquist möglicherweise einen Schlüssel zu Mr. Prentice' Wohnung besitzt und als Schlafwandler dort eindringt. Ich halte es sogar für möglich, dass ihm seine Besuche gar nicht bewusst sind. Also, wie er zum Schlüssel kam, das wissen wir noch nicht. Fantastisch. Heute wird er uns also in Ruhe lassen. Dass er vom Supermarkt nicht abhaut oder einschläft, dafür sorgt schon der Filialleiter. Ich sehe gerade, dass Murphys Neffe das Haus verlassen hat. Dann sind wir jetzt unter uns. Eine Tüte voller Bargeld. Weil es in der Tüte steckt, ist das Geld unsichtbar. Hey, Just, was ist denn? Soll ich euch meine Geschichte erzählen? Es geht um einen Mord mit einer unsichtbaren Waffe. In der Geschichte saßen ein Ehepaar und ein Freund in einem Zimmer beim Essen. Der Ehemann und der Freund gerieten in Streit. Sie schlugen sich und die Kerzen stürzten um. Es wurde dunkel. Die Frau hörte ihren Mann schreien und spürte etwas in ihrem Rock zerren. Die Diener kamen herein und fanden den Mann tot und die Frau mit blutverschmiertem Rock. Der Mann war erschossen, nur war keine Waffe im Raum zu finden. Dennoch gab es eine Waffe, ein gläserner Dolch. Der Freund hatte damit den Mann erstochen und das Messer am Rock der Frau abgewischt. Danach steckte er den Dolch in einen Wasserkrug. Im Wasser war er nicht zu sehen. Mr. Prentice, warum sollte jemand Miss Chalmers vergiften wollen? Gibt es dafür ein Motiv außer der Tatsache, dass sie jeden Abend schwimmen ging? Um Himmels Willen! Und Mrs. Bogle wollte das Becken reinigen lassen. Mr. Prentice, wir haben die ganze Zeit nach einem Kristallhund gesucht, der unsichtbar ist und dabei offen zutage liegt, genau wie der gläserne Dolch im Wasserkrug. Hä? Aber, ja, Moment mal! Das Schwimmbecken! Er ist im Schwimmbecken! Morgen sollen sie das Lösegeld bezahlen. Und wenn wir uns den Hund heute schon holen? Niemand ist außer uns im Haus. Nicht zu fassen! Bob, stell dich an den hinteren Hofeingang und pass auf, dass keiner durchkommt. Peter, du überwachst die Straße am Vordereingang. Und was hast du vor? Ich werde schwimmen gehen. Bob und Peter gingen auf ihre Posten. Mr. Prentice und Mr. Needland verfolgten Justus zum Schwimmbecken. Dieser zog sich bis auf die Unterhose aus und ließ sich ins Wasser gleiten. Jetzt nur Ruhe bewahren. Er hat ihn gefunden. Er hat ihn tatsächlich gefunden. Der Karpatenhund. Hier, Mr. Prentice. Um den Rumpf ein Stück Kordel. Der Einbrecher musste nicht mal runtertauchen. Der Hund wurde mit einer Kordel versenkt. Die Kordel konnte man wegen dem Mosaik am Beckenboden nicht erkennen. Genial! Kann ich ihn wiederhaben? Ich möchte ihn zurücklegen. Wozu? Morgen braucht der Einbrecher den Hund und er muss ihn heute Nacht holen gehen. Per Monitor werden wir ihn beobachten. Eine ganz vernünftige Idee, wie ich finde. Na schön, hier hast du ihn. Hassels kommt. Sag Bob Bescheid und dann schnell weg von hier. Die nächsten Stunden wurde der Monitor nicht aus den Augen gelassen. Um 11 Uhr schließlich gingen im Hof wieder die Lampen aus. So, und weiter geht's mit dem Wacheschieben auf dem Balkon. Ich komm mit. Ja, da bin ich auch dabei. Elmquist ist aufgewacht. Er geht in seine Wohnung. Hey, Moment mal. Sieh mal da. Da schleicht eine Gestalt zum Schwimmbecken. Sie lässt sich langsam ins Wasser gleiten. Jetzt taucht sie wieder auf. Das ist Elmquist mit dem Karpatenhund. Prentice, es ist Elmquist. Folgen Sie uns. Elmquist, machen Sie die Tür auf oder ich hole die Polizei. Was ist denn? Ich habe geschlafen. Falsch. Sie waren im Schwimmbecken. Wo ist der Karpatenhund? Dort im Schrank, vermute ich. Er ist im Backofen. Damit wollten Sie 10.000 abkassieren. Welche 10.000? Sie wissen nichts von dem Geld? Ich hatte auf eine Belohnung gehofft. Er ist nicht der Einbrecher. Er ist nur ein Schlafwandler, der etwas beobachtet hat, das auch in sein waches Bewusstsein eingedrungen ist. Was haben Sie gesehen, Elmquist? Wenn Sie vor dem Fernseher einschlafen und glauben, woanders zu sein, was sehen Sie dann? Ich kann nichts dafür. Ich sah einen gläsernen Hund und jemand, der ihn ins Wasser setzte. Ich glaube, er sagt die Wahrheit. Einmal wachte ich auf und befand mich vor der Tür von Mrs. Boogle. Ich gab ihr einen Schlüssel. Was ist mit den Lichtblitzen? Ich wollte das Mandala sehen. Mit einer Taschenlampe und einem Spiegel. Der Strahl der Taschenlampe brach sich wohl in der Glasscheibe und wurde ins Zimmer gelenkt. Den Hund setzen wir erstmal wieder ins Becken zurück. Die ganze Nacht wurde Wache gehalten, doch der Einbrecher tauchte nicht auf. Ja, eigentlich brauchte er den Hund gar nicht. Das Versteck zu verraten müsste genügen. Wir nehmen nachher aber nicht das echte Geld mit, sondern Zeitungsschnipsel. Das Geldpaket behandeln wir mit unserer Spezialpaste. Du weißt, wer es ist, nicht wahr? Ja, ich weiß es. Mir fehlt nur noch der Beweis. Seht mal, da wurde ein Brief unter der Tür durchgeschoben. Hier. Wickeln Sie das Geld in Packpapier ein und stecken Sie es um Punkt 5 in den Abfalleimer am Parkeingang. Gut, ziehen Sie sich Handschuhe wegen der Paste an. Und natürlich verständigen wir vorher die Polizei. Wir werden ebenfalls dabei sein, aber wir lassen uns nicht sehen. Um 4:15 hatten sich die drei Fragezeichen im Gebüsch neben dem Pfarrhaus versteckt. Der Park war menschenleer. Bis auf einen Zeitungsverkäufer. Der Mann da könnte ein verkleideter Polizist sein. Es ist gleich 5. Hey, seht mal. Da kommt Mr. Prentice mit der Tüte. Er steckt sie in den Abfalleimer und geht weiter. Da kommt ein Landstreicher. Er stöbert im Abfall. Er hat das Paket. Er flüchtet damit. Er ist zur Kreuzung gerannt. Warten Sie, nichts überstürzen. Ich weiß, wo der Einbrecher ist. Er hat ein perfektes Alibi. Was gibt es denn? Ist das Geldpaket im Schrank? Da ist das Paket. Es ist mit Spezialpaste behandelt. Bald werden Sie schwarze Flecken an den Händen bekommen. Sie können die Aussage verweigern. Schon gut. Murphy hatte das Feuer in seiner Wohnung selbst gelegt. Er brauchte einen Vorwand, um in die Klinik zu kommen. Ein geniales Alibi. Wieso hatte Mr. Murphy das eigentlich getan? Er war doch ein bekannter Börsenmakler. Er hat gestanden, dass er mit dem Geld von Harleys Konto an der Börse spekuliert hatte und alles verlor. Mit den $10,000 wollte er das Konto wieder auffüllen. Harley hat ihm verziehen. Dennoch muss Murphy deswegen vor Gericht. Ja, aber woher wusste Murphy von dem Karpatenhund? Von Sonny Elmquist. Nun, Justus, da ist aber noch die Sache mit dem spukenden Pfarrer. Pfarrer schon. Es war Pfarrer McGovern, der in der Kirche heimlich Pfeife rauchte. Er sagte nichts, weil ihm die Angelegenheit peinlich war. Miss O'Reilly wäre ihm bestimmt für immer böse gewesen.